Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Journalisten, die kritisch über Rechtsextreme berichten, die werden in letzter Zeit öfter massiv bedroht, haben wir schon berichtet hier bei D-Radio Wissen bei Schaum oder Hase. In Dortmund zum Beispiel haben Neonazis Todesdrohungen gegen Lokaljournalisten verschickt und dann letzte Woche einen Journalisten mit Steinen durch die Stadt gejagt. Jetzt ist ein weiterer Fall aus Leipzig bekannt geworden. Die Leipziger Internetzeitung, die berichtet, dass die dortige Szene einen Mitarbeiter ihrer Zeitung im Netz zur Fahndung ausgeschrieben habe mit einem besonders perfiden Fahndungsaufruf. Was ist da genau passiert, Martina Schulte? Also die Leipziger Internetzeitung berichtet von einem regelrechten Steckbrief, der seit Mittwoch durch Leipziger Facebook-Profile gereicht wird. Da steht drauf, die Polizei bittet um ihre Mithilfe, gesucht wegen sexueller Belästigung von Kindern in Leipzig, und dazu dann das Bild des Lokaljournalisten Martin Schöler, sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium Leipzig und so weiter und so weiter. Und das Ganze sieht aus wie ein offizieller Fahndungsaufruf. Genau, es handelt sich aber in Wirklichkeit natürlich um einen plumpen Nachbau aus der rechten Szene, wobei der oder die Täter das auch echt dämlich angefangen haben. Die Leipziger Internetzeitung schreibt hier so ein bisschen suffisant, ein Polizeipräsidium Leipzig existiert nicht. Die Behörde nennt sich Polizeidirektion, wie man unschwer auf der Behörden-Homepage nachlesen kann. Dort fehlt natürlich von dem Fahndungsaufruf jede Spur, denn die Vorwürfe gegen Martin Schöler sind natürlich frei erfunden. Und womit hat er den Unmut der Nazis erregt? Die Internetzeitung schreibt, Martin Schöler beobachte seit 2010 die regionale Nazi-Szene. Er sei dabei schon öfter von einschlägig bekannten Leipziger Neonazis bedroht worden. Es gab demnach bereits mal einen Überfall durch zwei Vermummte bei einer Demonstration. Gingen zwei Nazis auf ihn und andere Journalisten los. Und das Problem ist aber, dass nicht nur er bedroht wird. Am Montag ist noch ein anderer Kollege, auch der Leipziger Internetzeitung, aus dem Legida-Lager raus bei so einer Demonstration auch, von zwei Herren bei der Arbeit behindert worden. Jetzt klingt das alles recht stümperhaft. Stichwort Polizeipräsidium, Stichwort Polizeidirektion. Wie gefährlich kann das trotzdem werden? Also man sollte das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Ne? Auf der Seite eines rechten Szeneversandes wurde dieser Post nämlich ganz eindeutig mit der Bitte um Mithilfe bei der Selbstjustiz geteilt. Auch zahlreiche Nutzer haben diesen Fahndungsaufruf weiterverbreitet, darunter auch ein in Leipzig bekannter Kampfsportler namens Benjamin B., über dessen Verstrickung ins rechte Milieu diese Leipziger Internetzeitung in der Vergangenheit auch schon mal öfter berichtet hatte. Man darf auch nicht das Einschüchterungspotenzial solcher Sachen unterschätzen. Also in Trögnitz in Sachsen-Anhalt ist vor ein paar Tagen noch der Bürgermeister zurückgetreten. Haben wir darüber berichtet? Ne, weil Rechtsextreme ja gedroht hatten, direkt vor seinem Haus aufzumarschieren. So, was unternimmt die Polizei in Leipzig jetzt gegen diesen Steckbrief, also die Polizeidirektion? Also die Staatsanwaltschaft ist ja zuständig dafür. Die haben halt Ermittlungen aufgenommen, auch gegen alle, die den Post geteilt haben. Denn bereits das Teilen solcher Aufrufe ist strafbar. Und der Post ist auch mittlerweile von den meisten Seiten wieder verschwunden. Aber es stellt natürlich schon eine neue Qualität dar, weil die rechte Szene in diesem Fall mehr oder minder geschickt versucht, mit diesem Kinderschändermotiv auch Leute außerhalb der eigenen Klientel zu erreichen und gegen ihre erklärten Feinde in Stellung zu bringen. In Leipzig rufen Nazis zur Lynchjustiz gegen einen kritischen Lokaljournalisten auf. Die Hintergründe hatte Martina Schulte. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?